Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, why do I want to talk a little bit more about this verse 32? Warum möchte ich ein bisschen mehr über Vers 32 reden? For a single man is focused on the things of the Lord and how he may please him. Ein lediger Mann ist auf die Dinge des Herrn ausgerichtet und wie er ihm gefallen kann. Now, the Catholic judges made the mistake. Die katholische Kirche hat den Fehler gemacht. They have believed that married men cannot be focused on the Lord and please him. Zu glauben, dass verheiratete Männer sich nicht auf den Herrn fokussieren und ihm gefallen können. That's why they insist that the Catholic priests can't have a wife. Deshalb bestehen sie darauf, dass die katholischen Priester keine Frau haben dürfen. Well, we know from history that that doesn't work. Wir wissen aus der Geschichte, dass das nicht funktioniert. The consequences are pretty bad. Die Folgen sind ziemlich schlimm. So Paul is not telling that married men don't have to worry about to please the Lord. Paulus sagt also nicht, dass verheiratete Männer sich nicht darum kümmern müssen, dem Herrn zu gefallen. No, because again, he would go against the rest of the teaching of the New Testament. Nein, denn damit würde er gegen den Rest der Lehre des Neuen Testaments sprechen. Where he over and over again teaches that we have to live to please the Lord. Wo er immer wieder lehrt, dass wir so leben müssen, dass wir dem Herrn gefallen. But here's what he's saying. Hier sagt er Folgendes. A single man has the incredible advantage. Ein alleinstehender Mann hat den unglaublichen Vorteil, that he can focus on nothing else but on just the Lord. Dass er sich auf nichts anderes konzentrieren muss als nur auf den Herrn. Now, married people are supposed to please the Lord too, but the truth is you always live with this tension. Verheiratete Menschen sollen zwar auch dem Herrn gefallen, aber in Wahrheit lebt man immer mit dieser Spannung. Look verse 33, but a married man is pulled in two directions. Schau auf Vers 33. Ein verheirateter Mann aber wird in zwei Richtungen gezogen. He is concerned about the things of God and the things of the world in order to please his wife. Er beschäftigt sich mit den Dingen Gottes und auch mit den Dingen der Welt, um seiner Frau zu gefallen. You know, it's like this. Es ist ungefähr so. I used to say, when I was single, 1 euro was 1 euro. Ich pflegte zu sagen, als ich noch Single war, war 1 euro 1 euro. But when I was married, 1 euro turned into 50 cents. Aber nachdem ich geheiratet hatte, wurden aus einem Euro 50 Cent. You know, suddenly it's like, I don't have to worry about me, because in fact, I used to say, when I got married, it turned into 25 cents. Ich muss mir keine Sorgen um mich machen. Eigentlich habe ich immer gesagt, nachdem ich geheiratet hatte, wurden daraus 25 Cent. Because for me, just give me a mattress somewhere. I need very little clothes, very little food. It's fine. So 1 euro goes a long way. Denn ich brauche nur eine Matratze, sehr wenig Kleidung und sehr wenig Essen. Das reicht aus. 1 euro reicht also ganz schön weit. Now, my wife, she needs nicer dress than I do. She's going to do her hair. I just pass a machine over my hair. Nun braucht meine Frau ein schöneres Kleid. Sie geht zum Friseur. Ich fahre einfach mit dem Haarschneider über meinen Kopf. So the truth is, married people are divided. Die Wahrheit ist also, dass verheiratete Menschen zweigeteilt sind. But here is what I've learned, the secret. Aber hier ist das Geheimnis, das ich gelernt habe. Guys, do you honestly know what held Debbie's and my marriage together is not all the secrets we learned? Leute, wollt ihr ehrlich wissen, was Debbie's und meine Ehe zusammengehalten hat? Es sind nicht die Geheimnisse, die wir gelernt haben. We learned a lot and it helped us. Ja, wir haben eine Menge gelernt und es hat uns geholfen. But what really kept us together is that life is not about anything external, it's all about Jesus internally. Doch was uns wirklich zusammengehalten hat, ist die Erkenntnis, dass es im Leben nicht um äußere Dinge geht. Es dreht sich alles um Jesus im Innen. So we always make Jesus the center of our marriage, even in the fights. Deshalb machen wir Jesus immer zum Mittelpunkt unserer Ehe, auch beim Streiten. Let's go back to Jesus. Lass uns zu Jesus zurückkehren. So look. Schau also. Now, the woman has the same problem. Auch die Frau hat das gleiche Problem. Verse 34. Vers 34. And the single woman is focused on the things of the Lord, so she can be holy both in body and spirit. Eine ledige Frau ist auf die Dinge des Herrn fokussiert, damit sie an Leib und Geist heilig ist. But a married woman is concerned about the things of the world and how she may please her husband. Eine verheiratete Frau hingegen kümmert sich um die Dinge der Welt und darum, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Now Paul is not telling people that that's how it's supposed to to be. He's telling them how it is. It's a simple statement of fact. Paulus sagt den Leuten nicht, dass es so sein soll, sondern wie es tatsächlich ist. Es ist eine einfache Feststellung der Tatsachen. Remember, Paul is not saying, guys, when you're married, you're supposed to be torn. He's not saying it. He's saying a simple statement of fact. Denk daran, Paulus sagt nicht, Leute, wenn ihr heiratet, werdet ihr zerrissen. Das sagt er nicht. Er stellt dies als eine Tatsache fest. So, how do we fix this? Wie lösen wir also das Problem? It's all about the heart, which you will see, which I will teach you more tomorrow. Du wirst sehen, es geht dabei um das Herz. Und ich werde morgen mehr darüber lehren. But is it wrong to please your wife or wrong to please your husband? Of course it's not. Ist es falsch, seiner Frau oder seinem Mann zu gefallen? Natürlich nicht. But guys, may I give you an advice from a guy who loved Jesus, been married for decades? Möchtest du den Rat eines Mannes hören, der Jesus liebt und seit Jahrzehnten verheiratet ist? The more Jesus has completely conquered your heart, je mehr Jesus von deinem Herzen vollständig Besitz ergriffen hat, the better a spouse you will actually be. Desto besser wirst du als Ehepartner sein. Do you know, before we got married, bevor wir geheiratet haben, we were engaged, da waren wir schon verlobt, I said to Debbie, I have to tell you something. Sagte ich zu Debbie, hör mal, ich muss dir etwas sagen. If you would like to be married to a man who will love you more than anyone else in this world, wenn du mit einem Mann verheiratet sein möchtest, der dich mehr liebt als alles andere auf dieser Welt, it's better to finish this engagement. Dann ist es besser, diese Verlobung aufzulösen. Because I will not be that man. Denn ich werde nicht dieser Mann sein. I will always love Jesus more than you. Ich werde Jesus immer mehr lieben als dich. Do you know what she said? Weißt du, was sie antwortete? She said, I wrote down a list of, I forgot, I think it was 21 points that the husband has to have. Sie sagte, ich habe eine Liste geschrieben, ich habe es vergessen, ich glaube, es waren 21 Punkte, die der Ehemann erfüllen muss. And the first point was, he has to love Jesus more than he loves me. Und der erste Punkt ist, er muss Jesus mehr lieben, als er mich liebt. Because Paul is saying a simple statement of fact, and I know many couples who have this divided heart. Paulus stellt hier nur eine einfache Tatsache fest. Und ich kenne viele Paare, die dieses geteilte Herz haben. So I believe to go into Catholicism and stay single, I don't believe that's the solution. Ich glaube nicht, dass die Lösung darin liegt, zum Katholizismus zu wechseln und ledig zu bleiben. I believe the solution is to learn how to live from our hearts well. Ich glaube, dass die Lösung darin liegt, dass wir lernen, richtig aus unserem Herzen zu leben. And tomorrow I will explain that to you. Das erkläre ich dir morgen. See you guys. Bis dann, Leute.